Aquí comienza Niemandsland, un programa sobre la actualidad alemana, en Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Hallo, ja, es geht los. Niemandsland begrüßt euch zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Sendung. Es ist Freitag, der 10. April 2009. Es ist der Karfreitag. Regnerischer Nachmittag hier in Barcelona. Das Zentrum voller Touristen, die sich nicht so gut fühlen im Regen. Da bleibt ihr nichts anderes übrig als in Kneipen und Cafés und für die Kinder wahrscheinlich langweiligen Museen herumzuhängen. Energie, es ist nichts davon da, wenn ich es brauche. Es war der Gärtner, Milady, die Gesellschaft und gegen die kann ich nicht sein. Aber das Innere hat alle Ränder gekappt und ich kann nicht mehr rein. Und du siehst es genau. Ich will dich lieben, bis die Kühe nach Hause kommen. Es geht mir besser denn je, weil ich kam mit 7 Ideen und jetzt sind es hunderte mehr. Gehst du mit mir diesen Weg, auch wenn er raus aus dem Leben führt, runter ans Meer. Ich seh es genau. Ja, das ist der Beginn. Ein bisschen flotte Musik. Now Now, ein Titel der Gruppe Tele. Was ich euch heute zu erzählen und worüber ich zu informieren habe, das ist einmal das Thema Film. Da gibt es doch eine ganze Menge an deutschem Filmstoff, der in die Kinos gekommen ist, beziehungsweise demnächst in die Kinos kommen wird. Besonders das Genre der Filmbiografie boomt in Deutschland. Neue Leinwand-Epen wollen nationale Ikonen, zum Beispiel wie Robert Bosch, Albert Schweitzer oder Romy Schneider feiern. Ein Film über John Raabe, der 1937 in China tausende Menschen rettete, beschreibt die Wandlung eines Nazis zum Wohltäter. hören gleich einmal diesen Film und näher betrachten, worum es da geht und wer dieser John Rabe eigentlich war. Eine Melodie und ein Rhythmus, Harmonie, 2000 Grad Celsius. In die Stadt eingedrungen sind. Dann ging es gefallen. Irgendjemand muss sich kümmern. Irgendjemand vielleicht, aber nicht du. Mach das Tor auf! Soll ich zusehen, wie die zu Tode gebracht werden? Los! Brauchen tonnenweise Reis, Geld, Wasser, Medikamente. Ich kann was bewirken, ich kann was machen. sie mich erschießen wollen. Schießen sie. Das war der Trailer von John Rabe. Der Film ist mittlerweile in den Kinos. Und es geht in dem Film John Rabe um die Biografie des guten Deutschen von Nanking, so wurde er genannt. John Rabe wurde 1882 in Hamburg geboren und in China wird er noch heute wie ein Volksheld verehrt. Der Regisseur Florian Gallenberger, der ist 38 Jahre alt, setzt in dem Film eine unerhörte Szene ins Bild. Die hat man auch gerade im Trailer gesehen. Ich empfehle euch, geht in die YouTube-Abteilung John Rabe, Trailer Deutsch oder Englisch, ist egal. Und diese Szene ist wirklich absolut interessant. Diese Szene ist auch historisch verbürgt. Aber sie wirkt doch recht beklemmend. Das Hakenkreuz, ausgerechnet das Hakenkreuz, Symbol der Nazi-Barbarei, rettet unschuldigen Menschen das Leben. Die 15 Millionen Euro teure deutsch-chinesisch-französische Koproduktion kam letzte Woche ins Kino mit Ulrich Tukur in der Hauptrolle. Ulrich Tukur ist ja allen bekannt schon von anderen historischen Filmen, in denen er glänzte. Der Film wagt sich in heikles Neuland vor. Es ist nämlich ein Heldenepos über einen Nazi, wenngleich einen wenig fanatischen, der eher widerwillig durch die Umstände getrieben zum Wohltäter wird. So etwas durften bisher nur Amerikaner zeigen, allen voran Steven Spielberg in seinem Oscar-Gewinner Schindlers Liste 1993. In deutschen Kinos dagegen war der gute Nazi bislang tabu. Es geht also um das Massaker von Nanking 1937, als Japan auf brutale Art China überfällt. Und man kann davon ausgehen, dass Herr John Rabe ungefähr 250.000 Menschen das Leben rettete. Bleiben wir noch ein bisschen bei dieser recht ungewöhnlichen Figur eines guten Nazis. Das hatte Heinrich Böll damals schon gesagt. Es gab auch nette Nazis, aber dass es so gute Nazis gab wie John Rabe. Jedenfalls wurde dieser Mann 1882 in Hamburg geboren und er starb 1950 in Berlin. Er war ein deutscher Kaufmann und auch ein Humanist. Er wird wegen seiner humanitären Verdienste um die chinesische Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg auch als der Oskar Schindler Chinas, in US-amerikanischen Quellen als der zweite Schindler und von Chinesen als der deutsche lebende Buddha oder der gute Deutsche von Nankin bezeichnet. Es geht darum, dass Rabe eine kaufmännische Lehre machte und nach Afrika aufenthalten, zwischen 1903 und 1906, 1908 nach China kam. Von 1911 bis 1938 arbeitete er dort bei der Siemens China Co., einer Tochtergesellschaft des Siemens-Konzerns. Ab 1931 war Rabe Geschäftsführer der Firma Siemens in China mit Sitz in Nanjing, der damaligen Hauptstadt von China. Wie eben betont, setzte sich Rabe während des Massakers von Nanjing, auch Nanjing, 1937-38 für die Errichtung einer ca. 2 bis 2 Quadratkilometer großen Schutzzone ein, um der chinesischen Zivilbevölkerung Schutz vor den japanischen Soldaten zu bieten. Damit konnte er mehr als 200.000 Chinesen das Leben retten. Neben der Schutzzone ließ Rabe auf seinem Grundstück eine 3x6 Quadratmeter große Hakenkreuzfahne aufspannen, um die japanischen Piloten von der Bombardierung seines Hauses abzuhalten. Der Plan schien aufgrund des deutsch-japanischen Bündnisses aufzugehen. Zu dem Umstand, dass sich Flüchtlinge nachts unter der Fahne schlafen legten, schrieb er in sein Tagebuch: "Dieser Platz gilt als bombensicher." Nachdem die Stadt wenige Monate nach Ausbruch des japanisch-chinesischen Krieges am 12. Dezember 1937 eingenommen wurde, richteten die japanischen Truppen ein Blutbad an. Über mehr als 8 Wochen hinweg kam es zu Massenexekutionen sowie systematischen Vergewaltigungen. Schätzungen gehen von über 300.000 Todesopfern aus. Die in der Stadt verbliebenen Ausländer versuchten, den chinesischen Einwohnern zu helfen, indem sie eine Sicherheitszone aufbauten. John Rabe wurde zum Vorsitzenden eines internationalen Komitees, ursprünglich 16 Mitglieder, davon 7 Nanjing bei Beginn der Belagerung verlassen haben. Übrigens blieben 3 deutsche Geschäftsleute und 6 amerikanische Missionare. Er wurde also gewählt, weil man hoffte, er als Deutscher und vor allem als NSDAP-Mitglied könne auf die japanischen Militärs Einfluss nehmen. Es hatte jedoch wenig Wirkung. 250.000 Menschen konnten nur zeitweise Unterschlupf innerhalb der ca. 2x2 Quadratkilometer großen Schutzzone finden. Rabe selbst nahm in seinem Einfamilienhaus und auf seinem Grundstück, 500 Quadratmeter groß, mehr als 650 Menschen auf. Sein Mut, sein unermüdlicher Einsatz und seine Großzügigkeit brachten ihm die Verehrung der chinesischen Bevölkerung. "Du hast das Herz eines lebenden Buddha", heißt es. Brachten ihm also die Verehrung ein. Nachdem er im Februar 1938 auf Anordnung von Siemens China Company Nanjing verlassen hatte, machte Rabe in Berlin durch Vorträge auf die japanischen Kriegsverbrechen aufmerksam. Das war natürlich nicht so einfach, ausgerechnet im Kriegsverbrecherland Deutschland. Als er einen Bericht an Adolf Hitler sandte, damit er auf die Japaner einwirken sollte, keine Gräueltaten mehr zu begehen, wurde er kurzzeitig von der Gestapo verhaftet. Dabei wurden die Filmaufnahmen des Massakers, die der amerikanische Missionar Maggi aufgenommen hatte, beschlagnahmt. Seine Tagebücher über den Krieg in Nanjing durfte er behalten. Weitere Vorträge und Veröffentlichungen wurden untersagt. Die Lebensumstände in Berlin des Krieges, der Kriegs- und Nachkriegsjahre, machten ihm gesundheitlich schwer zu schaffen, zumal er schon lange an Diabetes mellitus gelitten hatte. In den Jahren 1945 bis 1946 lebte er mit seiner Familie in Berlin. Sie machten eine schwere Zeit durch, während der sie fast verhungert wären. Vor der Entnazifizierung konnte er nicht wieder bei Siemens beschäftigt werden. Nach dem Krieg wurde Rabes Gesuch auf Entnazifizierung zunächst von den Briten zurückgewiesen. Grund war die Annahme, dass Rabe Mitglied der NSDAP war und sich zumindest während einer Versammlung als Nationalsozialist bezeichnete. Weiterhin hatte er den Ortsgruppenführer Lautenschlager in Nanjing kurzfristig vertreten. Erst in der Berufungsinstanz wurde Rabe 1946 aufgrund seiner humanitären Arbeit in Nanjing entnazifiziert und konnte weiter für Siemens als Übersetzer arbeiten. Eine verantwortliche Position wurde ihm nicht wieder übertragen. Verarmt starb Rabe am 5. Januar 1950 durch einen Schlaganfall in Berlin. Er wurde auf dem Kaiser-Wilhelm-Gedächtnisfriedhof in Berlin-Charlottenburg, Fürstenbrunner Straße 69 beigesetzt. Zum Thema John Raabe gibt es eine Menge zu lesen. Iris Chang, die Vergewaltigung von Nanking, das Massaker in der chinesischen Hauptstadt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, München 1999. Literatur zum Thema Erwin Wickert, John Raabe, der gute Deutsche von Nanking, Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 1997. Dann Thomas Raabe, John Raabe, eine Biografie, erscheint 2009. Erste chinesische Ausgabe erscheint ebenfalls 2009. Und ein weiteres Buch, John Raabe, Peking mit meinen Augen. Erste chinesische Ausgabe erscheint 2009. Der Film, wie gesagt, John Raabe, Drama, Regie Florian Gallenberger, Deutschland, Frankreich, China 2009. 134 Minuten lang und schon im Verleih. Nanking 1937, Tagebuch eines Massakers, die Geschichte des Hamburgers John Raabe, Dokumentarfilm von Raymond Ley, Deutschland 2009, NDR 52 Minuten lang. Glaubt aber nun nicht, dass John Raabe der einzige Film ist, auf den die deutsche Filmindustrie sich im Moment stürzt, beziehungsweise die einzige historische Figur, auf die die Filmindustrie sich stürzt. Nach dem Erfolg der Stauffenberg-Verfilmung Operation Walküre mit Tom Cruise, ist das Interesse an zwiespaltigen Nationalhelden merklich gestiegen. Die Produktionsfirma Niyama etwa arbeitet an einem Film über Robert Bosch. Der lebte von 1861 bis 1942. Der schwäbische Firmengründer entwickelte unter anderem den Magnetzünder, der im Zweiten Weltkrieg bei Torpedos und Minen Verwendung fand. Doch Bosch unterstützte im Dritten Reich auch mit Einnahmen aus der Rüstungsindustrie den liberalen Widerstand gegen Hitler. Jahrzehntelang, so schreibt der Spiegel zu diesem Thema, galt dem deutschen Kino die Idee des Nationalhelden als suspekt. Zu sehr hatten die Nazis fragwürdige Figuren wie echte Heroen für ihre Mythenbildung missbraucht. Regisseure in anderen Ländern dagegen, in den USA, Frankreich oder Großbritannien, drehten Filme über Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Erwin Rommel oder das Fliegerass Manfred von Richthofen, den Roten Baron. Die drehten, was sie wollten und wie sie wollten. Ihre Optik der Dinge wurde dargestellt. Erst 2008, fast 40 Jahre nach dem amerikanischen Richthofen-Spektakel, folgte das deutsche. Es hat natürlich seinen Grund, dass deutsche Regisseure sich nur äußerst ungern und vorsichtig und jetzt sehr spät an deutschen Heldenstoff wagen. Das Genre der Filmbiografie, das in den 50er Jahren noch eine kurze Blüte erlebte, wurde lange Zeit eher gemieden, weil der Untergrund tückisch schien. Propagandaminister Josef Goebbels hatte etwa Filme über den Reichsgründer Bismarck, den Kolonialeroberer Karl Peters oder den Burenanführer Ohm Krüger drehen lassen, um sie für die Nazis in Anspruch zu nehmen. Aber auch so hehre Gestalten wie der Barockbaumeister Andreas Schlüter, der Dichter Friedrich Schiller oder die Mediziner Paracelsus und Robert Koch mussten damals für die Umdeutung der Geschichte herhalten. Ähnlich wie der Bergfilm, den die Nazis mit Leni Riefenstahl gleichfalls vereinnahmt hatten, brauchte die Filmbiografie hierzulande ein halbes Jahrhundert, um sich von dem Ruf zu befreien, ein nationalistisches Genre zu sein. Erst der seit einigen Jahren anhaltende weltweite Biografientrend in Literatur, Fernsehen und Kino ermutigte die deutschen Filmemacher, es wieder selber zu versuchen. Hollywood machte da natürlich den Anfang, Hollywood machte es vor. Noch nie waren so viele Biopics im Kino zu sehen wie seit der Jahrtausendwende. Sie rekapitulierten das Leben von Johnny Cash, Walk the Line, Howard Hughes, Aviator, Alfred Kinsey oder George W. Bush, in dem Film W. Die Franzosen drehten Filme über François Mitterrand, Edith Piaf oder François Sagan. Das Biopic boomt in Zeiten nationaler Krisen, konstatiert die US-Filmwissenschaftlerin Diane Nigra. Während der großen Wirtschaftskrise der 30er Jahre wurden besonders viele Biografien verfilmt. Offenbar wirkt das amerikanische Heldenleben auf das Kinopublikum so aufbauend wie kaum ein anderes Genre. Es erzählt nicht nur immer wieder vom Triumph des Individuums über widrige Lebensumstände und missliebige Mitmenschen. Es feiert auch das Land, das jedem noch so eigenwilligen Charakter die Chance gibt, seinen Weg zu gehen und sein Glück zu finden. God's Own Country, die Vereinigten Staaten. Jedenfalls so patriotisch wie amerikanische Filme können deutsche Filme natürlich nicht sein. Sie erzählen davon, wie Menschen zu Helden werden, indem sie gegen ihr Land rebellieren. In Nikolai Müllerschöns Fliegerepos Der Rote Baron stellt sich Manfred von Richthofen, gespielt von Matthias Schweighöfer, sogar dem Kaiser entgegen, wagt Widerworte gegen dessen Durchhalteparolen und wirkt im Schützengraben der eigenen Truppen, als wäre er hinter feindlichen Linien gelandet. Wenn er aufsteigt zum Himmel, will er Deutschland entkommen. Nun ja, es gibt einiges an Biopics, an Heldenbiografien zu sehen die nächste Zeit. Es gibt Filme wie Marlene von Josef Vilsmaier über die Dietrich. Da gibt es, gespielt von Katja Flint übrigens. Dann gibt es den Film Hilde, Regie Kai Wessel, der gerade in den deutschen Kinos angelaufen ist. Und da wird Hildegard Knef von Heike Makatsch dargestellt. Die Sünderin, nach ihrem kurzen Nacktauftritt in dem Film Die Sünderin Anfang der 50er Jahre, sorgte die Hildegard Knef für Entrüstung über ihre angebliche Schamlosigkeit. Auch ganz interessant natürlich die Filme über den Bader-Meinhof-Komplex. Gesehen, ja schon länger, die letzten Jahre gab es Sophie Scholl. Sophie Scholl wurde verfilmt, selbst Hitler mit Bruno Ganz, der Film Der Untergang, wurde nicht ausgespart. Die Helden können als aus Edelmut oder Verblendung gegen die herrschenden Verhältnisse aufbegehren, wie in Sophie Scholl, Die letzten Tage von 2005 oder in der Bader-Meinhof-Komplex 2008. Sie können Deutschland bekämpfen oder verlassen. Nur wirklich heimisch werden dürfen sie in Deutschland nicht. So ist es nur konsequent, dass die Protagonisten der neuesten Filme erst im Ausland lernen, gleichzeitig deutsch und gut zu sein. Das schreibt der Spiegel zu diesem Thema. Gute Deutsche, als Rabe am Ende des Films Nankin mit einem Schiff verlässt, stehen hunderte dankbare Chinesen am Hafen und skandieren zum Abschied seinen Namen. Ein bewegender, pathetischer und doch auch ein wenig peinlicher Moment. An die ganz großen Gefühle für ihre nationalen Helden müssen sich die geschichtsbefangenen deutschen Kinozuschauer wohl erst noch gewöhnen. Und wir hier im Niemandsland natürlich auch. Alles, was so sehr nach Patriotismus und Nationalstolz riecht und trieft, das ist für Deutsche, zumindest für bewusste Deutsche, natürlich immer etwas verdächtig. Und das ist gut so. Fühl mich bei dir so anders, auf auf den Arm genommen. Wenn wir nach Kissen schlachten und vor lauter Lachen kaum noch Luft bekommen. Und ein verschmitztes Grinsen, wenn du mich auslachst. Und du mich wieder damit aufziehst, dass ich gestern Nacht im Schlaf philosophiert hab über irgendwas. Das Beste, Beste, Beste, was passieren kann, ist, dass ich mit dir am besten für ein Leben lang. Das schönste, schönste Leben, das man leben kann, am besten Ort der Welt, genau in deinen Arm verbringen kann. Das ist das Beste, Beste, Beste, was passieren kann, in deinen Arm hält das Beste, Beste, Beste auch. Diana heißt das Mädchen mit dieser wunderschönen Stimme, das Beste. Ein zuckersüßer roter Mund lutscht alle Worte kugelrund. Und selbst im Kampf ergeben sich deine Lippen mein nicht. An deinem glühend heißen Wangen verbrenne ich meine. Als Gewinner. Estáis escuchando Niemands Land, un programa, no siempre y no solo, en lengua alemana. Quisiera exponer ahora un tema que me parece de máximo interés y de máxima urgencia, y se trata simplemente de una parte de los daños hechos en las últimas décadas por parte de una minoría de esta humanidad que ha dañado casi irreversiblemente el tejido financiero y social y económico de este planeta, no hablar de todos los daños sociales, políticos y ecológicos. Se trata de los señores de Wall Street y sus adeptos en todos los países del mundo. Hay un escritor español que ya hace 11 años ha escrito en la revista El Semanal, exactamente el día 15 de noviembre de 1998, un artículo. El señor Arturo Pérez Reverte, sí, es el mismo escritor de la saga de nuestro héroe de la España de los tiempos de gloria. Artículo premonitorio del escritor y periodista cartagenero Arturo Pérez Reverte. Usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no los conoce, ni se los cruzará en su vida. Pero esos hijos de la gran puta tienen en las manos, en la agenda electrónica, en la tecla intro del computador, su futuro y el de sus hijos. Usted no sabe qué cara tienen, pero con ellos quienes lo van a mandar al paro en nombre, pero son ellos quienes lo van a mandar al paro en nombre de un 3.7 o de un índice de probabilidad del 0,04. Usted no tiene nada que ver con estos fulanos porque es empleado de una ferretería o cajera de prica, y ellos estudiaron en Harvard e hicieron un máster en Tokio, o al revés. Van por las mañanas a la Bolsa de Madrid o a la de Wall Street y dicen en inglés cosas como Long Term Capital Management, y hablan de fondos de alto riesgo, de acuerdos multilaterales de inversión y de neoliberalismo económico salvaje, como quien comenta el partido del domingo. Usted no los conoce ni en pintura, Pero esos conductores suicidas que circulan a 200 por hora en un furgón cargado de dinero van a atropellarlo el día menos pensado. Y ni siquiera le quedará a usted el consuelo de ir en la silla de ruedas con una recortada a volarles los huevos, porque no tienen rostro público, pese a ser reputados analistas, tiburones de las finanzas, prestigiosos expertos en el dinero de otros. Tan expertos que siempre terminan por hacer lo suyo, porque siempre ganan ellos cuando ganan y nunca pierden ellos cuando pierden. No crean riqueza, sino que especulan, lanzan al mundo combinaciones fastuosas de economía financiera que nada tiene que ver con la economía productiva. Alzan castillos de naipes y los garantizan con espejismos y con humo, y los poderosos de la tierra pierden el culo por darles coba y subirse al carro. Esto no puede fallar, dicen. Aquí nadie va a perder. El riesgo es mínimo. Los avalan premios Nobel de economía, periodistas financieros de prestigio, grupos internacionales con siglas de reconocida solvencia. Y entonces, el presidente del Banco Transeuropeo tal y el presidente de la Unión de Bancos Helvéticos y el capitoste del Banco Latinoamericano y el consorcio euroasiático y la madre que los parió a todos se embarcan con alegría a la aventura. Meten viruta por un tubo y luego se sientan a esperar ese pelotazo que los va a forrar aún más a todos ellos y a sus representados. Y en cuanto sale bien la primera operación, ya están arriesgando más en la segunda, que el chollo es el chollo, e intereses de un 300% no se encuentran todos los días. Y aunque ese espejismo especulador nada tiene que ver con la economía real, con la vida de cada día de la gente en la calle, todo es euforia y palmaditas en la espalda, y hasta entidades bancarias oficiales comprometen sus reservas de divisas. Y esto, señores, es jauja. Y de pronto resulta que no, de pronto resulta que el invento tenía sus fallos y que lo de alto riesgo no era una frase, sino exactamente eso, alto riesgo de verdad. Y entonces todo el tinglado se va a tomar por el saco. Y esos fondos especiales, peligrosos, que cada vez tienen más peso en la economía mundial, muestran su lado negro. Y entonces, ¡oh prodigio! Mientras que los beneficios eran para los tiburones que controlaban el cotarro y para los que especulaban con dinero de otros, resulta que las pérdidas no. Las pérdidas, el mordisco financiero, el pago de los errores de esos pijolandios que juegan con la economía internacional como si jugaran al Monopoly, recaen directamente sobre las espaldas de todos nosotros. Entonces resulta que mientras el beneficio era privado, los errores son colectivos y las pérdidas hay que socializarlas, acudiendo con medidas de emergencia y con fondos de salvación para evitar efectos dominó y chichis de la Bernarda. Y esa solidaridad, imprescindible para salvar la estabilidad mundial, la pagan con su pellejo, con sus ahorros y a veces con sus puestos de trabajo, Mariano Pérez Sánchez, de profesión empleado de comercio, y los millones de infelices marianos que a lo largo y ancho del mundo se levantan cada día a las 6 de la mañana para ganarse la vida. Eso es lo que viene, me temo. Nadie perdonará un duro de la deuda externa de países pobres, pero nunca faltarán fondos para tapar agujeros de especuladores y canallas que juegan a la ruleta rusa en cabeza ajena. Así que podemos ir amarrándonos los machos. Ese es el panorama que los amos de la economía mundial nos deparan. Con el cuento de tanto neoliberalismo económico y tanta mierda, de tanta especulación y de tanta poca vergüenza. Día 15 de noviembre de, ojo, 1998, publicado en El Semanal. Arturo Pérez Reverte. Quisiera mandar un saludo a todas y todos los oyentes que se han quedado estos días aquí en la ciudad de Barcelona. Y espero que disfruten los días de tranquilidad y de, bueno, de fiesta, de descanso laboral. Niemandsland, 91.4 FM, Kontrabanda. Ich streckte meine Hand entgegen, doch mein Leben erzwang. Ich liebte es so sehr, dann habe ich bemerkt, dass die Mauern um mich rum immer enger werden, sich zu schnell vermehren und leise rieselt das, was ich nicht mag, auf meinen Tag hinab. Die Zeit war zu knapp, zu knapp, zu knapp, um mein Leben zu lieben. Ich war zu müde und kaputt, doch es muss ich was bewegen. Ich strecke meine Kraft entgegen. Steh dann ist Vergangenheit. Wir haben nur ein Leben. Die Zukunft wird es bunter sein. Ich strecke meine Kraft entgegen. Entgegen. Ich strecke meine Kraft entgegen. Für immer bleib ich hier und kämpfe. Und diese Hoffnung wird nie krank. Gebe alles, was ich habe, um das zu bauen, was ich mag, das mich begeistern kann, das was verändern wird, es sich sehr freundlich auf euch zu bewegen wird. Die Zeit war zu knapp, zu knapp, zu knapp, um mein Leben zu lieben. Ich war zu müde und kaputt, doch jetzt muss ich was bewegen. Ich strecke meine Kraft entgegen. Groove Minister, Groove Minister, wer bist du? bin bekloppt. Mach am Schreibtisch tanzend meinen Job. Zwei nach links, zwei nach rechts. Mal Witzfiguren auf die Shakes. Say wabba-di-di, wabba-di-di, wabba-di-do, wabba-di-do. Bin ein lieber Rohr. Wer bist du? Wer bist du? Und ist mein Ruf? Ist mein Ruf. Ist ruiniert. Rock der 90er, Wolf Mann, Guten Morgen Deutschland, von seinem Album Libero, Wolf Mann. Bis zur 5 Uhr Marke, wo wir dann mit aktuellen Nachrichten und Informationen kommen und auch ein paar Hintergründen. Etwas Kurioses. Vulkane und Düsenflugzeuge lärmen gleich. Jawohl. Das geht aus einer Schallanalyse hervor, die uns natürlich als Radioleute sehr interessiert. Wir sind nämlich auch immer auf der Jagd nach neuen Klängen und Tönen, die wir benutzen können, für, als Effekte oder für Hörspiele. Jedenfalls heißt es hier, es ist eine ungewöhnliche akustische Verwandtschaft. Vulkane können Klänge erzeugen, die dem Lärm von Düsenflugzeugen stark ähneln. US-Forscher hoffen nun, mit Hilfe der Geräusche Vulkanausbrüche besser vorhersagen zu können. Ja, da müssen wir doch mal reinhören in diese Geräusche, mal sehen, ob wir die kriegen. Fast 2000 aktive Vulkane gibt es auf der Erde, in allen Winkeln des Planeten. Bevor sie ausbrechen, steigt aus dem Erdinneren Magma auf. Das flüssige Gestein bahnt sich seinen Weg und Spalten und Risse entstehen, die vibrieren. US-Forscher haben dieses tieffrequente Vulkanbeben nun mit hochempfindlichen Messgeräten aufgezeichnet und waren verblüfft. Das Geräusch ist für das menschliche Gehör zwar zu tief, doch als sie die Tonaufnahme beschleunigten, hörte sich der Vulkan plötzlich an wie ein Düsentriebwerk. Ihre Erkenntnisse wollen die Forscher nun nutzen, um die Vorhersage von Vulkanausbrüchen zu verbessern. Die sind schließlich alles andere als berechenbar. Erst vor wenigen Tagen war der Mount Redoubt in Alaska ausgebrochen. Nach 20 Jahren Ruhe. Sie ist ein klein bisschen fummelig, hat ein glänzendes Gesicht, ist voller Wärme, süß und blass, und wenn's sein muss, ziemlich tough. Sie braucht nix von dem Modelkram, hat ihre eigene Art von Charme. Ja, schon die Taiwan-Jeans und die rosa Kaugummis, so. Sie ist ein Vorstadtmädchen, voller Stolz, ein Vorstadtmädchen, hat ein Herz aus Gold. Vielleicht weiß sie nicht so viel von der großen Welt. Doch Vorstadtmädchen sind immer sie selbst. Sie trifft eine Freundin in der Bahn mit goldener Schleife in den Haaren. Und sie flüstert und erzählt ihr das Geheimste auf der Welt. Und dann kichern beide los. Sie dreht sich um und wird ganz rot. Und ihr Parfum so süß und satt liegt wie Zucker auf der Stadt. Oh, oh. Sie ist ein Vorstadtmädchen, voller Stolz. Ein Vorstadtmädchen hat ein Herz aus Gold. Vielleicht weiß sie nicht so viel von der großen Welt. Doch Vorstadtmädchen sind immer sie Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Freitag, 10. April 2009. Die vermischten Meldungen vom heutigen Niemandsland. Thema Berlin. Die Köpfe der Nation. 60 Jahre, 60 Namen. Wer prägte Deutschland am stärksten? Eine Spiegelgeschichte-Umfrage zeigt. Politiker wie Helmut Kohl und Erich Honecker, Sportler wie Kathi Witt und Steffi Graf, vergessen sind die Helden des Wirtschaftswunders, die Bannerträger der Exportnation. Auf die Ostdeutschen kann Helmut Kohl sich verlassen. Ihre friedliche Revolution 89 hat ihm wahrscheinlich die Kanzlerschaft gerettet und seiner Regierungszeit historische Größe verliehen. Und in einer exklusiven Umfrage für Spiegelgeschichte waren es jetzt erneut die Ostdeutschen, die Kohl zur Nummer 1 gemacht haben. Wäre es nach den Wessis gegangen, hätte Konrad Adenauer seinen politischen Enkel knapp überflügelt. Umfassend wie nie zuvor hat das beauftragte Institut TNS Forschung ermittelt, welche Frauen und Männer das Land in den vergangenen 6 Jahrzehnten geprägt haben. Die 2000 Befragten ab 18 Jahren konnten nach eigenem Ermessen bis zu 6 Namen nennen. Eine Vorgabe bzw. eine Vorlage gab es nicht. Die so entstandene Rangliste zeigt ein farbiges und überraschendes Bild. Insgesamt haben die repräsentativ ausgewählten Teilnehmer 422 Personen genannt, die ihrer Meinung nach in der Bundesrepublik oder in der DDR eine bedeutende Rolle gespielt haben oder noch spielen. Die vollständige Liste reicht von Helmut Kohl bis Otto Wolf von Amerungen. Obwohl ausdrücklich nach den wichtigsten Deutschen gefragt worden ist, tauchten auch einige Nichtdeutsche prominent auf. Allen voran der frühere Sowjetchef Michail Gorbatschow, der liegt auf Platz 27. Der 1989 gestorbene österreichische Stardirigent Herbert von Karajan, Platz 28. Und der Unterhaltungskünstler Johannes Heesters, der aus den Niederlanden stammt, Platz 50. Sie sind in der Auswertung nicht berücksichtigt worden. Das hier vorliegende Ergebnis zeigt also die 60 bedeutendsten Deutschen. Ich lese erst einmal die Top 10 aus 60 Jahren. Noch einmal, welche Persönlichkeiten haben seit 1949 Deutschland nachhaltig geprägt? Da liegt zuerst einmal auf Platz 1, das ist nicht zu fassen, der Dicke, Helmut Kohl. Insgesamt bekam er 40,6% der Nennungen. Im Westen bekam er 40%, im Osten ein bisschen mehr, 41%. Danach Konrad Adenauer mit 36 bzw. 40,22, Helmut Schmidt mit 35%. Beziehungsweise 37,28, dann Willy Brandt, dicht gefolgt direkt, nein, nicht dicht gefolgt, dann gibt es eine riesige Lücke, Entschuldigung. Willy Brandt, 26% der Nennungen, im Westen 26,6, im Osten 24,7 und dann Erich Honecker mit 10,8. 10,6 im Westen und 11,6 im Osten. Dann Ludwig Erhard, ebenfalls mit 10,6. Angela Merkel mit 8,3, Hans-Dietrich Genscher 7,5, Franz Beckenbauer, der erste Nichtpolitiker, in den ersten 10 mit 7,5% und Franz Josef Strauß mit 6,9%. Die erste Lehre daraus ist, wer sich wirklich einen Namen machen will, muss Politiker werden. Ruhm bekommt von Macht. Ruhm kommt von Macht. Ganz unten liegt die Phalanx der Bundeskanzler mitsamt dem früheren DDR-Diktator Erich Honecker. Aber auch der ewige Außenminister Hans-Dietrich Genscher und die bayerische Kraftnatur Franz Josef Strauß schaffen es unter die Top Ten. Die zweite Lehre heißt, die Deutschen lieben ihre Sportler. Franz Beckenbauer, der Kaiser, hat in den Augen seiner Fans geradezu Kanzlerformat. Und als wäre es ein Auftragswerk für den Tag der Deutschen Einheit, liegen die Sportköniginnen Katharina Witt Ost und Steffi Graf West beinahe gleich auf unter den 20 wichtigsten Persönlichkeiten des Landes. Die dritte Lehre lautet, da fehlt doch jemand. Wo sind die Unternehmer, die Manager, die Helden des Wirtschaftswunders, die Bannerträger der Exportnation? Alle unter ferner liefen. Als erster kommt ausgerechnet Peter Hartz in Sicht, Platz 94, gefolgt von der Familie Krupp, Platz 117 und Krupp-Manager Berthold Beitz, Platz 120. Ist das schlechte Abschneiden der Wirtschaftsgrößen schon ein Tribut an die große Krise? Wohl kaum. Es ist eher so, dass die Deutschen den Erfolg schätzen, aber nicht die Erfolgreichen. Frankfurt. Attac ist von den mageren Ergebnissen des G20-Gipfels nicht überrascht. Das globalisierungskritische Netzwerk Attac hat die Ergebnisse des G20-Gipfels in London als mager bewertet. Unsere geringen Erwartungen an den Gipfel waren leider berechtigt. Es kreisten die großen Elefanten und gebaren Mäuschen, sagte Detlef von Larscher, Mitglied des bundesweiten Koordinierungskreises von Attac. Der Gipfel habe das Interesse der Regierenden an einem möglichst krisenfreien Fortbestand des gegenwärtigen ungerechten Wirtschaftssystems deutlich gemacht. Doch ohne eine radikale Reform wird es weiter von Krise zu Krise gehen und die Ungerechtigkeit wird weltweit zunehmen, betonte Detlef von Larscher. Zwar sei es ein Fortschritt, dass China und Indien mehr Einfluss auf die Politik des Internationalen Währungsfonds IWF erhalten. Das allein sei aber völlig unzureichend. Am geringen Einfluss der Länder des Südens auf Entscheidungen des IWF habe sich nichts geändert. Nach wie vor bleibe ihnen nichts anderes übrig, als sich den Bedingungen des IWF ohnmächtig zu beugen, wenn sie Kredite haben wollen. Die wirtschaftlich Mächtigen geben zwar viel Geld an den IWF, aber nichts von ihrer Macht ab, stellte Detlef von Larscher fest. Zum Thema Steueroasen. Dass die schwarzen Listen der Steueroasenländer, auf die sich die G20 geeinigt haben, sofort veröffentlicht würden, sei zwar positiv. Doch die OECD-Standards, die entscheidend dafür seien, welches Land auf die Listen komme, hätten sich schon in der Vergangenheit als zu lax erwiesen. Solange nicht strengere Regeln in Kraft treten, sein Steuerflucht und Schattenwirtschaft nicht wirklich wirksam zu bekämpfen. Dass Managergehälter und Bonuszahlungen weltweit geregelt werden sollen, klinge gut. Doch komme es hier auf die Konkretisierung an. Über eine grundsätzliche Reform des Weltwährungssystems sei dagegen nicht einmal gesprochen worden, kritisierte Attac. Gerade die Währungsspekulationen richten enorme Schäden an. Zitat, wir brauchen endlich ein modernes Bretton Woods. Aber beim G20-Gipfel war noch nicht einmal die Besteuerung von Währungstransaktionen wie die sogenannte Tobin-Steuer Thema, stellte Detlef von Lascher fest. Die Tassatobin, die Tobin-Steuer, sieht vor, dass jede einfach nur Transaktion, spekulative Transaktion, besteuert würde, ich glaube mit 0,1%, und das Geld in einen Fonds fließen soll, um den armen Ländern zu helfen. Damit könnte man die Armut weltweit in kurzer Zeit beseitigen. Nur die Politiker haben kein Interesse daran. Scharf kritisierte Attac auch, dass das große Ungleichgewicht zwischen Überschuss- und Defizitländern im Welthandel nicht auf der Tagesordnung der G20 stand. Dabei ist die vollkommen schiefe Verteilung des immer größer werdenden gesellschaftlichen Reichtums in und zwischen den Ländern die Hauptursache für die Finanz- und Wirtschaftskrise sowie für die immer größer werdende Armut in der Welt, betonte Detlef von Lascher. Auch die Finanzierung der Krisenkosten durch die Steuerzahler scheinen die Staats- und Regierungschefs der G20 nicht zu stören. Zwar sei positiv, dass anders als in der großen Depression viel Geld in die Hand genommen würde, aber von Lascher kritisierte, die Profiteure des deregulierten Kapitalismus bleiben weitgehend ungeschoren, die Verluste werden sozialisiert. Den sehr, sehr guten, fast historischen Kompromiss kann ich ebenso wenig sehen wie die klare Finanzmarktarchitektur, so heißt es offiziell, die die Bundeskanzlerin Merkel lobt, schloss Detlef von Lascher. Für Rückfragen Detlef von Lascher, Attac-Koordinierungskreis, Telefon 0160-9370-8007. Vielleicht noch eine kleine Nachlese zum Thema Gewalt, zum Thema G20-Proteste in London. Da heißt es, bei Attac, die waren nämlich ein Erfolg. In den offiziellen Medien haben wir natürlich nicht viel gesehen. Wir haben nur immer die spektakulären Polizeieinsätze bzw. die Randale-Leute gesehen. Aber wir haben sehr wenig von dem gesehen, was da wirklich passiert ist. Wen es interessiert, nachzulesen, bei Attac auf der Seite ein längerer Artikel, ich werde nur ein paar kleine Auszüge zitieren. Das globalisierungskritische Netzwerk Attac hat die G20-Proteste in London als Erfolg bezeichnet. Wir erleben hier sehr entschlossene, sehr bunte und friedliche Proteste, die die Wut der Menschen über das unsoziale Krisenmanagement der Regierungen und die desaströse Geschäftspolitik der Banken eindrucksvoll zum Ausdruck bringen. Das sagte Alexis Passadakis, Mitglied des Koordinierungskreises von Attac Deutschland, am Donnerstag vergangener Woche in London. So hatten am Mittwoch vergangener Woche mehrere tausend Demonstranten die Bank of England von allen Seiten umzingelt. Auch das internationale Klimacamp, bei dem mehr als 1000 Menschen ihre Zelte vor der CO2-Zertifizierungsbörse aufschlugen, habe ein starkes Bild geboten. Insgesamt übersteige die Zahl der Teilnehmer an den G20-Gegenaktivitäten in der britischen Hauptstadt mit rund 10.000 die Erwartungen der Organisatoren. Die Stimmung vor Ort sei ausgesprochen gut gewesen, betonte Alexis Passadakis. Lediglich vor der Royal Bank of Scotland sei am Mittwoch vor vergangener Woche, sei es zu einer angespannten Situation und zu Rangeleien zwischen Polizei und Demonstranten gekommen, nachdem die Polizei die Aktivisten eingekesselt hatte. Attac kritisierte denn auch die teilweise auf gewalttätige Auseinandersetzungen fixierte Berichterstattung der Medien. Vielfach hätten einzelne Szenen ein falsches Gesamtbild der Proteste vermittelt. So dominierten etwa bei vielen britischen TV-Sendern am Mittwoch Bilder von den Auseinandersetzungen am Rande der Kundgebungen und von einigen zerbrochenen Scheiben der Royal Bank of Scotland. Die große Mehrheit friedlich demonstrierender Menschen war dagegen kaum zu sehen. Ein ähnliches Bild von den Protesten zeichneten viele Privatsender in Deutschland. Selbst renommierte Nachrichtenagenturen meldeten eine Eskalation der Proteste. Attac appellierte an die Medien, verantwortungsvoll und realitätsgetreu über Proteste der Zivilgesellschaft zu berichten. Pedram Saya vom Attac-Koordinierungskreis. Zitat: Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Medien genau die Art von Auseinandersetzungen fördern, die sie zu kritisieren vorgeben. Seine Heiligkeit Papst Wojtyla ist an einem geplatzten Wechsel in Rom geplatzt. In dem darauffolgenden Konzil versprachen die Kardinäle, die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls transparenter zu machen und gläserne Opferstöcke einzuführen. Diese Meldung ist streng vertraulich. Berlin. Die Commerzbank steht vor einer gewaltigen Umwälzung. Nach der Übernahme der Dresdner Bank sollen mehr als 30.000 Mitarbeiter einen neuen Job innerhalb des Konzerns bekommen. Wer freiwillig ausscheidet, wird nach Presseinformationen mit einer sogenannten Sprinterprämie belohnt. Commerzbank-Chef Martin Blessing drängte bei der Übernahme der Dresdner Bank aufs Tempo. Über die Hälfte der insgesamt 60.000 Mitarbeiter der beiden Banken werden am Schluss auf einem anderen Arbeitsplatz sitzen, auch wenn sie oft am gleichen Ort die gleiche Arbeit machen. Das sagt Arno Walter, der Organisationschef der Commerzbank, gegenüber der Presse. In den nächsten Wochen können sich einige tausend Mitarbeiter um etwa 900 Stellen der dritten und vierten Führungsebene in der Frankfurter Konzernzentrale bewerben. Das macht man mir. Wer freiwillig ausscheidet, wird mit einer sogenannten Sprinterprämie von 3 Monatsgehältern belohnt. Wer in Altersteilzeit gehen will, muss sich bis Ende Juli entscheiden. Wer mindestens 10 Jahre dabei ist, darf mit einer Abfindung gehen. Insgesamt will die Bank bis 2012 ein Drittel der bisher im Großraum Frankfurt genutzten 800.000 Quadratmeter Bürofläche räumen. Einzig die 4.300 Computerspezialisten beider Banken werden von Kündigungen verschont. Sie sollen mit 1.000 extremen IT-Beratern die Migration der Dresdner Banksysteme auf die Computer der Commerzbank gewährleisten. Kostenpunkt 1 Milliarde Euro. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium macht. Steinmeier fordert Abzug von US-Atombomben. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Der Abrüstungsvorschlag von US-Präsident Obama sorgt für Unstimmigkeiten in der Koalition. Bundesaußenminister Steinmeier fordert im Spiegel einen Abzug der in Deutschland lagernden US-Atombomben. Kanzlerin Merkel hält dagegen an der sogenannten nuklearen Teilhabe fest. Klingt gut. Hamburg. Franz-Walter Steinmeier will also die Abrüstung in Deutschland vorantreiben. Er werde sich dafür einsetzen, dass die verbliebenen US-Atombomben aus Deutschland abgezogen werden, sagte der Außenminister dem Spiegel gegenüber. Der SPD-Kanzlerkandidat reagierte damit auf den Vorstoß von US-Präsident Obama für eine Welt ohne Atomwaffen. Diese Waffen seien militärisch obsolet. Die Merkel hat da größere Schwierigkeiten mit dem Thema. Gegenüber der Nachrichtenagentur DPA sagte die Regierungschefin, sie wolle bei nächster Gelegenheit mit Präsident Obama über das Thema nukleare Abrüstung sprechen. Auf der Ebene der außenpolitischen Beamten und Berater gäbe es schon jetzt entsprechende Kontakte zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Weißen Haus. Tausend amerikanische Sprengköpfe lagerten in der Bundesrepublik. Nach 1990 zogen die USA fast alle Sprengköpfe aus Europa ab. Die nukleare Planungsgruppe der NATO, in der früher nur Länder mit Atomwaffen saßen, umfasst mittlerweile alle Mitgliedsnationen der Allianz, außer Frankreich. Staaten wie Griechenland und Kanada haben die Teilhabe vor Jahren aufgegeben. Trotzdem sitzen sie gleichberechtigt in der Runde. US-Bomben lagern jetzt noch in Belgien, den Niederlanden, Italien, der Türkei und in einem Bundeswehrfliegerhorst im rheinland-pfälzischen Büchel. Insgesamt sind es etwa 100 Stück. Die Sprengköpfe besitzen allerdings keinen militärischen Wert, wie eine Expertenkommission im vergangenen Dezember dem US-Verteidigungsminister Robert Gates berichtete. Sie sicher aufzubewahren, verschlinge dagegen Unsummen. Im Bundestag haben die Gegner der nuklearen Teilhabe derzeit sogar eine Mehrheit. Linke und Grüne werben für den Abzug, ebenso Wehrexperten der SPD. Auch FDP-Chef Guido Westerwelle forderte nach Obamas Rede, die Sprengköpfe abzuziehen. Naja, jetzt darf man es ja sagen. Jetzt ist es ja leicht, wenn er das nicht gesagt hätte. Dann wird da auch so schnell niemand das sagen. Ja, so sind die Politiker. Anlässlich der Ostermärsche der Friedensbewegung an diesem Wochenende betonte Steinmeier, es gebe erstmals seit vielen Jahren die Chance, einen Neustart für globale Abrüstung zu schaffen und den Frieden sicherer zu machen. Jetzt würden konkrete Schritte und zählbare Ereignisse auf dem Weg zu einer Welt ohne Atomwaffen gebraucht. Die USA und Russland, in deren Besitz fast 95% aller nuklearen Sprengköpfe seien, hätten dabei die größte Verantwortung. Ein gesamtes Ruhrgebiet zu machen. Ja, liebe Hörer, alles ist Gnade. Ihr bleibt unverdammt. Frau Buschmann, eine Hörerin unserer Sendungen, wird heute 70 Jahre alt. Zum Geburtstag wünscht der Herzlich Gottes Segen mit dem Ruf, großer Gott, wir loben dich. Aber das ist für viele unter den Realitäten. Sehen Sie. Überdenke jetzt dein Leben und sei ehrlich gegen dich. Das Tauziehen um die Abschiebung des mutmaßlichen NS-Verbrechers John Demjanjuk aus den USA geht weiter. Erst am Freitag hatte sein Sohn ein Video veröffentlicht, das den 89-Jährigen bei einer ärztlichen Untersuchung zeigt. Jetzt kündigte der Anwalt Demjanjuks einen neuen Vorstoß an, um die Ausweisung seines Mandanten aufgrund seines Gesundheitszustandes zu verhindern. Ich finde, es ist für Deutschland entscheidend, dass die Beurteilung seines Zustandes von einem medizinischen Experten gemacht wird, der mit deutschen Standards vertraut ist. Er sollte meinen Vater untersuchen und beurteilen, wie es um ihn steht. Den Beamten vom USI in Amerika ist es nur wichtig, dass er den Flug überlebt und in München ankommt. Demjanjuk lebt derzeit als Staatenloser in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio. Das Amtsgericht in München hatte am 11. März einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtigen Ukrainer vor, als Handlanger der SS während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Polen als Iwan der Schreckliche an der Ermordung von mindestens 29.000 Juden beteiligt gewesen zu sein. 1988 war Demjanjuk in Israel wegen seiner Tätigkeit als Wachmann im Vernichtungslager Treblinka zum Tode verurteilt worden. Der oberste Gerichtshof sprach ihn 1993 wieder frei, weil nicht sicher geklärt werden konnte, ob er wirklich der berüchtigte Iwan war. In der vergangenen Woche war die für heute angesetzte Ausweisung Demjanjuks nach einem Eilantrag seines Anwaltes bei einem Einwanderungsgericht zunächst gestoppt worden. Die Entscheidung wurde kurz danach wieder revidiert. In der Bevölkerung gehen die Meinungen darüber auseinander. Es gibt eine Menge Länder, die unser Land kritisieren. Aber wenn unsere Regierung findet, dass dieser Mann bleiben soll, dann sollten sie ihn meiner Meinung nach in Ruhe lassen. Es gibt möglicherweise Unstimmigkeiten über die Identität, aber nach allem, was ich gelesen und gesehen habe, ist er schuldig. Ob bei einem Scheitern des Einspruchs noch andere juristische Wege zu einem Abschiebestopp offenstehen, blieb zunächst unklar. Ich baue dir einen Max aus Rosen, die Wände aus Glanzpapier, das Zimmer am goldenen Boden und der Regenbogen endet genau hier. Endet genau hier. Alle Fenster gehen nach Süden. Sonnenschein sein. Lass die Luft knistern für dich. Bau der Traumstraße ins Morgenrot. Nach der höchsten Niederlage in der Champions-League-Geschichte der Bayern taumelt der Verein schwer angeschlagen durch den Ring. Damit willkommen zu den kicker.tv-News. Durch diese erbarmungslose Lehrstunde in Barcelona ist die Zukunft von Trainer Klinsmann unsicherer denn je. Angeblich wird hier intern schon über eine Notlösung à la Schalke nachgedacht. Dann könnten zum Beispiel Vorstandsberater Paul Breitner und Chefanalytiker Michael Henke das Training übernehmen. Nur Klinsmann, der bleibt demonstrativ gelassen. Ich denke einfach, dass es zum Job mit dazugehört. Wenn Niederlagen da sind, wenn eine schwierige Situation da ist, wie sie jetzt im Moment aufgetreten ist, dass man dann als Trainer auch hinstehen muss und mit in die Verantwortung dann praktisch einbezogen ist und auch den Kopf dafür hinhält. Das ist doch ganz normal, aber das gehört mit dazu. Es gibt nicht nur die Sonnenseiten, wenn Spiele wie gegen Lissabon 5-0 und 7-1 gewonnen werden, sondern es gibt auch diese Momente, die jetzt auftreten, wo man seinen Mann steht, und den stehe ich. Der Chefredakteur des Kicker, Rainer Holzschuh, macht sich in Sachen Klinsmann so seine eigenen Gedanken. Jürgen Klinsmann ist mit einem hehren Ziel zu Saisonbeginn zu den Bayern gestoßen. Ich will jeden Tag, jeden Spieler ein wenig besser machen, hat er damals gesagt. Und wenn man heute auf den Platz schaut, dann ist jeder Spieler oder fast jeder Spieler, fast jedes Spiel ein wenig schlechter geworden. Zumindest sieht man das so nach dem verheerenden Hinrundenspiel in Barcelona. Jürgen Klinsmann hat seine Ziele bisher weit verfehlt. Ausgeschieden aus dem DFB-Pokal, so gut wie ausgeschieden aus der Champions League. Und in der Bundesliga war man noch nicht ein einziges Mal Tabellenführer bisher. Es scheint, dass er an seine Spieler nicht herankommt. Wer in Barcelona jeden Einzelnen ohne feste Aufgabenzuteilung gesehen hat, zumindest sie nicht erfüllt hat. Das ist die harte Kritik. Die deutschen Fußballexperten, die Presse hier, kicker.tv, die stürzen sich natürlich jetzt auf Jürgen Klinsmann und zerreißen ihn. Das war natürlich auch nicht einfach, was da passiert ist. Das war, als wäre eine Dampfwalze über die Bayern hinweggefegt. Das ist ihnen so in der Vereinsgeschichte in der Höhe eigentlich noch nie passiert. Aber gut. Barca ist eben Barca, eine super Truppe, die waren an diesem Tag einfach nicht zu schlagen. Und mal sehen, im Rückspiel gibt's ja noch leichte Hoffnungen. Schiff aus schäbigem Holz. Auch wenn der Wind uns das Segel zerreißt, wir müssen weiter, immer weiter, was soll's. Der Heizer aus China will nach Hause. Bläst der Wind nicht, kriegt der hat viel zu tun. Unsere Weisheiten jagt er durch die Dampfmaschine. Ist gegen Pocken und Pest im Mond. Der Schiffskoch, geboren in Sizilien, hat längst die Weltrezeptur erkannt. Segelnd über die Meere trägt er die Botschaft in ein fernes Land. Der Steuermann nennt sich Napoleon. Gespalten brüllt er in die Nacht. Kommt er müde aus der Schlacht wieder zu sich, wird das Steuern mit einem Strick festgemacht. Das Kommando für dein deutscher Captain. Sein linkes Bein hat er im Krieg verloren. Lange schon keine Heimat mehr. Er will in Singapur ein Leben von vorn. Von der Segelspitze bis zum Kiel. Dem Regen auf hölzerne Planken fallen in der Nacht mit dem Regen auf hölzerne Planken. Viva mi bin ich noch in deinem Film? Eine, die vom Glück besessen ist oder nur ein armes Schwein? Jetzt bist du wohl gelandet und meldest dich zurück aus dieser kalten Stadt im Norden und ich wünsch dir Glück. Meine Freunde zeigen mir in letzter Zeit alle ihre unheimlich tollen und sehr schön gemachten MySpace-Seiten oder ihre wunderschönen Blogs, die sie ins Internet stellen mit Fotos und allen möglichen Nachrichten über sich selbst. Millionen Menschen pflegen ihre Freundschaften also in den sozialen Netzwerken des Internets. Auch Leute, die ich sehr gut kenne. Begeistert, arglos und kaum gehemmt entblößen sie ihr Privatleben in der globalen Öffentlichkeit. Risiken und Nebenwirkungen sind allerdings beträchtlich, auch für den Wert der menschlichen Bildung und Bindung. Bindung. Ich hab keine Zeit für Erinnerung. Ich hab keine Zeit für die Vergangenheit. Ich hab keine Zeit. Die Adresse myspace.com, eine riesige Freundeszentrale im Internet, beliebt bei Millionen jungen Netzwerkern. Die US-Sozialforscherin Dana Boyd hat sich dort umgesehen. Sie spricht von einem sozialen Schlachtfeld. Die Mitglieder dürfen bei dem Online-Netzwerk ihre Freunde und Freundesfreunde um sich scharen. Schnell entstehen da Kreise von 100, 200 Leuten. Und dann heißt es unerbittlich, die Top-Friends aufzulisten. Das geht selten gut. Boyd befragte Jugendliche, wie sie mit den Ranglisten zurechtkommen. Das ist so ein Stress, erzählte ihr Jordan, 15. Wenn du bei anderen auf der Liste bist, fühlst du dich schlecht, wenn sie nicht auf deiner sind. Selbst um einzelne Rangplätze wird da oft bitter gerungen, berichtet Anindita, 17 Jahre alt. Dann heißt es, warum bin ich Nummer 2? Du bist doch Nummer 1 auf meiner Seite. Das sind Konflikte. War es früher entscheidend, wer auf welche Party eingeladen wurde, plagen sich heute Millionen Jugendliche, den Wert ihrer Freunde zu beziffern. Warum tun sie sich das an? Das ist die Frage. Die Begeisterung für die neuartigen Freundesnetze muss wahrlich überwältigend sein. Ein anderer Fall, ein anderes Netzwerk. Sarah, 20, verträgt eine Menge Alkohol, wie jeder sehen kann. Das Foto habe ich hier vor mir liegen. Das Foto zeigt sie mit dem Kopf auf einem Tisch liegend, vor sich gut 3 Dutzend leere Jägermeisterflaschen, ein paar Biere und ein voller Aschenbecher. Sarah sieht etwas angeschlagen aus. Die Party ist heute längst verrauscht, der Kater überstanden, aber das Bild ist noch immer öffentlich im Internet ausgestellt, beim Netzwerk StudiVZ, auf der Seite, wo Sarah, Studentin der Theaterwissenschaft, sich gemütlich eingerichtet hat. Solche Freizügigkeit ist weit verbreitet in dem Studentennetzwerk. Die Mitglieder präsentieren aber tausende Fotos, die keiner sich in sein Zimmer hängen würde. Es könnte ja der Paketbote hereinkommen, tätowierte Schambeine, blanke Hinterteile, gebleckte Zungen, delirös verdrehte Augen. Ja, ja, ich bin mal wieder wie immer voll. Das mag schwer zu glauben sein, aber offenbar ist StudiVZ für viele Mitglieder ein privaterer Ort als das eigene Zuhause. Sie erleben das Netzwerk als eine Stätte, an der man ganz unter sich ist und sich für nichts auf der Welt genieren muss. Woher kommt die bezwingende Macht dieser Freundesnetze? Wie bewirken sie, dass ihre Teilnehmer bedenkenlos in kurioses Verhalten verfallen? Und warum bringen die einen mit dem Ausdüfteln von Freundesranglisten sich um den Schlaf, während die anderen ein riesiges Forum mitten im Internet mit einer Eckkneipe verwechseln? Die Macher der Netze, die nun immer dringlicher auf Einnahmen aus sind, haben nun einmal nichts Lukrativeres als ihre Profile der Mitglieder. Diese stecken voller Hinweise auf Bildungsniveau und Berufsbild, Lebensstil und Geschmack. Sie wecken den alten Traum vom gläsernen Kunden, der mit zielgenauer Werbung eingedeckt werden kann, weil er selbst alles über sich verrät. Die Betreiber würden diese Profile gern an die Werbewirtschaft verkaufen, müssen allerdings vorsichtig sein. Noch ist das Risiko zu groß, dass ein allzu offener Schacher die Mitglieder verschreckt. Den wenigsten ist klar, dass kaum ein Ort so wenig privat ist wie das Internet. Die sozialen Netzwerke stehen sogar unter besonderer Beobachtung. Neben den Betreibern selbst interessieren sich Datensammler aller Art und Gesinnung für das Treiben. Auch die Wissenschaft ist schon hinter den Profilen her, angelockt von einer Fülle von Daten, an denen sich etwas studieren lässt, wie Freundschaften entstehen oder Trends sich auf dem Ansteckungsweg verbreiten. Die Forscher kommen erstaunlich leicht an privates Material heran. Wer will, kann sich mit wenig Aufwand Millionen Profile beschaffen. Neben solch leidlich seriösen Interessenten strolchen auch noch, nicht minder animiert, die Finsterlinge der Online-Welt durch die neuen Jagdgründe. Pädophilen ist es ein leichtes, Kinder auszuspähen. Manche Übeltäter melden sich nicht einmal unter falschem Namen an. MySpace übergab US-Staatsanwälten kürzlich auf deren Verlangen hin eine Liste von 90.000 verurteilten Sexualstraftätern, die die Firma aufgestöbert hatte. Deren Mitgliederseiten wurden gelöscht. Auch Spammer sind vielfach zu einer Plage geworden. Sie stellen etwa gefälschte Profile attraktiver Frauen ins Netz und wer darauf hereinfällt und sie als Freund in seinen Kreis aufnimmt, wird mit Werbemüll eingedeckt. Ich hab meinen Spaß, du hast deinen Spaß, ne Frau. Darauf ist Platz. Liebe, wer ich bin. Die Sünde der Mund, süße Gestalt, vor Gott ganz klar. It's a big thing and have a nice time in your birthday. Believe. Niemandsland, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. Yeah. Jetzt schon zum Abschied möchte ich euch die letzte Woche schon kurz vorgestellte Frau Ina Müller noch einmal präsentieren mit dem Lied Bitte Bitte. Ina Müller singt zwar solo, aber sie hat auch eine Partnerin und mit der tritt sie als Queen B auf. Queen B, Ina Müller live. Dauert natürlich immer einen Moment. Aber jetzt kommt sie. Stuhl gesessen. Moment, das war eine... Muss nochmal neu anfangen. Das. Also nochmal. Ja. Du hast auf meinem Stuhl gesessen, von meinem Tellerchen gegessen. Du hast in meinem Bett geschlafen. Alles, seitdem wir uns trafen, wo als Souvenir hab ich von dir ein riesiges Magengeschwür. Die Welt wär besser ohne dich. Ich frag mich, warum gehst du nicht? Bitte, bitte, spring. Egal ob Braunschweig oder in Bonn, du hast die freie Auswahl, Köln oder Dresden, ey, was ist denn am nächsten? Bitte, bitte, nimm dir einen Strick, in München oder in Osnabrück, du hast die Wahl der Qual, Hanf oder Nylon aus Japan. Lass mir in die Suppe spucken. Ich krieg schon Pickel im Gesicht. Aber das bemerkt er nicht. Den ganzen Tag denk ich daran, wie ich ihn bloß loswerden kann. Und ich gestehe feierlich, dieses Lied ist nur. Ja, das war radikal, was die zwei jungen Damen da von sich geben. Der soll also vom Balkon springen. Der muss es allerdings auch sehr fies getrieben haben. Niemandsland verabschiedet sich. Tschüss, adeo, adios. Bis nächsten Freitag. Ich wünsche euch allen Hörerinnen und Hörern, ein wunderschönes Osterwochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und unsere Sendung hat euch ein bisschen gefallen. Und ich lade euch zum Weiterhören ein. Jetzt gibt's Sibaldone auf Italienisch mit Roberto Finocchio. Und bei uns geht's weiter im Internet. Ich werde gleich diese heutige Sendung in den Podcast geben und dann könnt ihr sie unter www.niemandsland.kontrabanda.org runterladen bzw. anhören. Und morgen wird sie zwischen 10 und 12 Uhr vormittags auch hier auf FM noch einmal ausgestrahlt. Tschüss, adeo, adios, frohe Ostern, tolles Eiersuchen, viel Spaß mit der Familie, den Freunden und wenn ihr verreist seid, viel Spaß unterwegs. Bis nächste Woche. Tschüss, agur, yo, haltet die Ohren steif. Thank you.